Heut ist ein geiler Tag zum Tanzen. Heut ist der Tag, um durchzudrehen. Heut ist ein geiler Tag zum Tanzen. Geiler Tag, geiler Scheiß, wir sind heiß. Wir sind jung, wir sind laut, meine Crowd. Na, na, na, na, na, na, wir sind nicht zum Spaß da. Ich hab krass Bassentzug, nie genug. Willst mir heute geben, Party ist mein Leben. Geiler Scheiß, wir sind heiß, wir sind heiß. Wir wollen tanzen, bis der Arzt kommt. Geiler Scheiß, wir sind heiß, wir sind heiß. Wir wollen tanzen, bis der Arzt kommt. Heute ist ein geiler Tag zum Tanzen. Heute ist der Tag, um durchzudrehen. Heute ist ein geiler Tag zum Tanzen. Geiler Tag, geiler Scheiß, wir sind heiß. Heute ist ein geiler Tag zum Tanzen. Heute ist der Tag, um durchzudrehen. Heute ist ein geiler Tag zum Tanzen. Raise your hands, come on dance, come on dance. Steht ihr nur hier rum oder tanzt ihr schon? Zum Song, der jeden catch, zum Song, der immer match, zum Song, der alles kann. Wo ihr aufhört, fangen wir an. Geiler Scheiß, wir sind heiß Wir wollen tanzen, bis der Arzt kommt. Geiler Scheiß, wir sind heiß Wir wollen tanzen, bis der Arzt kommt. Tanzen, heute ist der Tag, um durchzudrehen. Heute ist